Sechstens, Jungfrau-Merkur-Prinzip. Andere wollen hier offensichtlich gesund werden und kommen krank, gebrochen und schon im Rollstuhl an. Sie erhoffen sich Hilfe von unserem Gesundheitssystem. Auch wenn das in den Augen vieler Einheimischer immer mehr zu einem Krankheitssystem verkommt, hat es für Menschen aus anderen Ländern doch immer noch Vorbildscharakter. Und gemessen an den Gesundheitssystemen dieser Welt stimmt das auch. Wir können immer noch stolz sein darauf und es ihnen gönnen, während wir es schonen, um es uns und allen zu erhalten. Und die Gefahr dafür durch Fremde ist tatsächlich gering, der deutsche Ärztepräsident Frank Montgomery sagt. In der Regel sind es junge, dynamische Männer. Die durchschnittlichen Gesundheitskosten eines Asylbewerbers liegen bei 2.300 Euro. Das sind 600 Euro weniger als bei einem Deutschen. Das sind übernormal gesunde Menschen. Dass es sich hier zumindest anfangs um junge, fitte Männer handelte, war für mich persönlich an den Grenzen unübersehbar, wurde nur von den Mainstream-Medien verschleiert. Das erschrickt natürlich wieder jene, die den Flüchtlingen böse Absichten unterstellen. Aber das gehört zum übernächsten Lebensprinzip. Wer sich darüber ärgert, dass Fremde dieses System ausnutzen, könnte sich gleich fragen, wie er es damit hält. Solidargemeinschaften wie Krankenkassen leben natürlich von Solidarität. Bin ich selbst solidarisch oder versuche ich, meine Krankenkasse auszunehmen, wo es geht? Viele Asylsuchende suchen bei uns Sicherheit, Ordnung, Verlässlichkeit und einen berechenbaren Staat, Dinge, die sie aus ihrer bisherigen Heimat nicht kennen. Diese Chancen können wir ihnen sogar mit einem gewissen Stolz bieten, falls wir nicht gerade jetzt Sicherheit und Ordnung verspielen und wahrscheinlich weniger durch Asylsuchende, als einige befürchten, und mehr durch die Transformation unseres Systems. Diese Zeit der Globalisierung, wo die Macht von Politikern auf Konzerne übergeht und die Bürger aus Angst oder mit dem Vorwand Terrorismus immer mehr entmündigt und entrechtet werden, macht die Schattenseite von Sicherheit durch Ordnung deutlich. Also gilt es zusammen, aufmerksam und wachsam zu bleiben, um nicht ausgerechnet ihretwegen jetzt zu verspielen, was sie gerade angelockt hat. Wer berechnend kommt, um sich hier behandeln und etwa die Zähne richten zu lassen, könnte als Investition in eine gemeinsame Zukunft Hilfe erfahren. Wir könnten das gleichsam als Vorschuss eines Gesundheitssystems sehen, das später von den Neuankömmlingen auch miterhalten wird. Jene Politiker, die in Neuankömmlingen neue Arbeitskräfte für das neue Wirtschaftswunder sehen, spekulieren ebenso wie diese und reagieren dementsprechend empfindlich an diesem Punkt, erwischt er sie doch beim Projizieren. Wer aber Neuankömmlinge nicht arbeiten lässt, will eigentlich wohl keine Integration. Wer andererseits auf Angstmache setzt, ist auch ganz in diesem Prinzip, allerdings auf dem unerlösten Pol. Voraussicht und Planung wären hier erlöstere und konstruktivere Beiträge. Integration will geplant sein, dabei auftretende Probleme sind voraussehbar. Ihnen kann mit Ängstlichkeit oder durchdachten Konzepten begegnet werden. Selbstverständlich verstärkt Ersteres und löst Letzteres die Probleme eher. Siebtens, Waage-Venus-Prinzip. Sehr viele aus den Kriegsgebieten wollen bei uns wohl einfach endlich Frieden finden und wieder ein schöneres, sorgenfreieres Leben in Harmonie und Glück leben und genießen. Frieden können wir bieten und ihn mit ihnen zusammen genießen und feiern. Frieden und Wohlstand seit Jahrzehnten. Diesbezüglich bieten die Fremden auch uns die Chance, die Selbstverständlichkeit dieses begnadeten Zustandes zu überwinden und den Charme und die Schönheit unserer friedlichen und so himmlisch langen Nachkriegszeit wieder neu zu entdecken. Und wir dürften uns fragen, ob und inwieweit wir diesen äußeren Frieden nutzen, um inneren zu finden. Was sind wir bereit für den Erhalt des Friedens zu tun? Wagen wir es, unseren besten Freunden in den USA auch einmal die Gefolgschaft zu verweigern, wenn sie, wie fast regelmäßig, auf den Kriegspfad gehen? Immerhin haben wir uns den Irakkrieg erspart, aber den in Afghanistan eingebrockt. Sind wir bereit für eine ehrliche Bilanz? Brauchen wir noch einen Krieg um die Ukraine mit Russland? Oder sind wir bereit, für Frieden einzustehen? Möglicherweise fasziniert die Fremden auch die hier herrschende Gerechtigkeit im Vergleich zu dem System ihrer alten Heimat. Und tatsächlich sind sie weit dafür gegangen. Wie weit sind wir bereit zu gehen, um noch mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Wie viel ist sie uns wert? Nicht wenige unter den Neuankömmlingen wollen sich bei uns offenbar auch einfach schöne Dinge leisten, die es hier genügend gibt. Da könnten wir ihnen helfen, ihnen vieles zeigen, auch erklären, wie das geht und wie viel das Kostbare kostet. Und wieder Gelegenheit, uns selbst zu fragen, ob wir all das Schöne, das wir kaufen, wirklich brauchen und ob es wert ist, was wir dafür tun und zahlen müssen. Wie ist unser Verhältnis zu äußerer und innerer Schönheit und Harmonie? Achtens, Skorpion-Pluto-Prinzip. Einige Flüchtlinge wollen hier sicher ihre Religion mit aller Inbrunst, Konsequenz und Rigorosität sogar fundamentalistisch leben. Das erlaubt unser System, solange die Grenzen unserer Gesellschaft nicht überschritten werden. Religionsfreiheit war auch bei uns lange nicht selbstverständlich, wie die fanatischen Religionskriege der Vergangenheit, etwa der 30-Jährige, zeigen. Diese Freiheit zu erhalten, könnte uns Anliegen sein, selbst wenn sich viele bei uns zu keiner Religion mehr innerlich bekennen. Hier wäre eine gute Gelegenheit, uns zu fragen, wie wir unseren Lebenssinn finden wollen. Ob wir ganz ohne Religion, im Sinne der Rückbindung und ohne Lebensphilosophie wirklich auskommen. Wie wollen wir Themen wie Metamorphose, grundlegende Wandlung, Metanoia, tiefste Reue und Umkehr leben? Aus schlechten Verstärkern vor 5 Uhr morgens über eine Stunde plärrende Muezzine, mit denen sich die Hindus auf Bali von ihrer muslimischen Minderheit terrorisieren lassen, brauchen und wollen wir aber deswegen noch nicht. Auch dann nicht, wenn viertelstündliche Kirchenglocken die ganze Nacht über viele ebenfalls stören. Damit muss einerseits rechnen, wer aufs bayerische Dorf zieht, aber selbst dort ließe sich darüber abstimmen und diese Art von Zwangsbeglückung und Erweckung gegebenenfalls mit Mehrheit beenden. Zwanghaftes Missionieren ist unerlöstes Pluto-Prinzip und überall kritisch zu sehen, wie alles Unerlöste. Es ist auch destruktiv, denn es zerstört den Schlaf, was es ja auch soll. Aber wir wollen und müssen uns längst nicht alles Destruktive und Unerlöste gefallen lassen. Hier wären, sofern uns derlei Beeinflussungsversuche stören, die Fragen angebracht, wie es bei uns mit zwanghaften Tendenzen steht und wie radikal wir Einfluss nehmen, etwa auf Partner oder Mitarbeiter. Und leider kommen auch einige und hoffentlich wenige Fanatiker im Sinne von Islamisten, um uns zu attackieren, unsere Gesellschaft mit brachialer Gewalt zu ändern und sie uns skrupellos umzukrempeln. Letztlich, um ihr Gesetz hier mit Gewalt und aller Konsequenz durchzusetzen. Das bedeutet für nicht wenige Muslime auch die, in unseren Augen mittelalterliche Scharia, die Gesetzesauslegung des Koran, die mit plutonischer Vergeltungsgewalt bis hin zu Rache, Vergehen wie Fremdgehen, besonders gegenüber Frauen ahndet, also Vergehen, die bei uns überhaupt keinen Strafbestand mehr darstellen. Viele Muslime und nicht nur Radikale lesen aus dem Koran den Auftrag heraus, überall die Macht zu übernehmen. Wir sollten Einwanderer mit gutem Recht fragen, ob sie solche Ambitionen haben, um sie dann nicht zu akzeptieren, weil das für uns nicht nur inakzeptabel ist, sondern auch mit unseren Grundgesetzen unvereinbar. Die stehen in den europäischen Staaten eindeutig über der Bibel und ihrem Alten Testament, wo es natürlich leider auch um Vergeltung im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn geht und die Steinigung von Ehebrecherinnen ein plutonisches Rachethema ist. Nicht nur Terroristen, auch Hassprediger gehören hierher, denn auch sie rufen zu Gewalt auf, missionieren mit Gewalt und wollen ihr System mit Gewalt durchsetzen und uns aufzwingen. Warum erduldet eine Gesellschaft wie unsere etwa Hassprediger, wenn nicht aus Masochismus? Und auch der gehört natürlich zum unerlösten plutonischen Prinzip. Wieso lassen wir tausende Muslime durch unsere Straßen randalieren, die dem Schriftsteller Salman Rushdie ein von einer Fatwa, einem religiösen Fluch, ausgesprochenes Todesurteil und eine Art Verfluchung an den Hals wünschen? Bei uns sind Aufrufe zu Mord verboten. Stehen wir doch einfach zu unserer Zivilisation. Fanatikern müssten wir mit aller Konsequenz und Härte begegnen, ihnen standhalten und unsere Überzeugung entgegenschleudern und bei entsprechender Unbelehrbarkeit die Tür weisen. Auf der destruktiven Ebene des Pluto-Prinzips wird leider meist keine andere Sprache verstanden. Die Methoden des Rechtsstaates werden diesem Prinzip in seiner unerlösten Form leider kaum gerecht, und das nutzen fanatische Plutoniker häufig bewusst aus. Und dann entsteht auch hier bei uns die Gefahr ebenso fanatischer und manchmal sogar faschistoider Bewegungen, die als Bürgerwehren zum Schutz von Frauen und Kindern beginnen, aber beim Ku Klux Klan enden könnten. Für uns wäre hier die Frage wichtig, ob überhaupt noch Überzeugung vorhanden ist, ob wir noch Inbrunst in uns haben und bereit sind, für unsere Errungenschaften einzustehen. Einige, vor allem junge Männer, wollen offenbar auch ihre sexuelle Frustration in Übergriffen bis zu Vergewaltigungen austoben. Bei männlichen Jugendlichen in muslimischen Ländern ist ungestillter, chronisch frustrierter Sexhunger geradezu üblich, weil die harten, lustfeindlichen Gesetze nicht nur der Scharia, sondern auch profaner muslimischer Länder ihnen kaum Möglichkeiten des sexuellen Auslebens lassen. Auch wenn wir solche Hintergründe verstehen, warum sollten wir bei Straftaten Pardon geben auf dem Rücken unserer Frauen? Hier bräuchte es von Anfang an glasklare Information bezüglich der Konsequenzen und eine Gesellschaft, die stark, entschlossen und kompromisslos genug ist, so harte Gegenmaßnahmen anzuwenden, wie sie längst nicht mehr zum Repertoire europäischer Frauen gehören, aber auch Polizisten inzwischen mangeln. Jene Polizisten, die 68 und später bei Anti-Atomkraft-Demonstrationen recht leidenschaftlich geprügelt haben, wären hier gefragt. Unerlöste plutonische Energie verträgt und versteht kaum eine andere Antwort. Erschreckend, wie wenig Hilfe im Ernstfall von deutschen Polizisten gegen Gewalttäter wie bei den Silvesterausschreitungen 2015 in Köln zu haben ist. Die Konsequenz ist dann ebenfalls plutonisch, in Gestalt von Öl ins Feuer des Fremdenhasses, mehr Brandstiftungen in Ausländerheimen und, vom schwächelnden Rechtsstaat verlassen, Entwicklungen bis zu Bürgerwehren. Als positives Resümee ergibt sich beim Pluto-Prinzip die Chance auf einen tiefgreifenden, notwendigen, radikalen gesellschaftlichen Wandel in einer neuen, globalisierten Welt.